NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, beinahe aus technischen Gründen hätte die Sendung heute nicht hier live stattfinden können. Nun findet sie statt und ich hoffe, dass es auch gut geht. Aber aufgrund der Probleme können wir nicht unser Thema heute machen. Das heißt, wir machen die Sendung auf und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 220 50 50. Oder ihr mailt domian@wdr.de. So, und schon geht's los mit Walter. Und Walter ist 57. Guten Morgen, Walter. Hallo, Domian. Hallo, Walter. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja. Gestern Abend wurde ich schon mal angerufen, aber da war ich schon im Bett gelegen, habe mein Handy nicht mehr gehört. Ah ja, ja. So, um was geht's bei dir? Ganz alleine auf dieser Welt zu sein. Oh, ganz alleine auf dieser Welt zu sein, das ist ja ein harter Satz. Das heißt, du bist ganz alleine? Wobei ich beruflich und privat da trennen muss. Was machst du beruflich? Ich bin IT-Administrator, Programmierer. Guter Marketing. Job? Ja, ja, sehr guter Job. Ich habe 15 Jahre in der Erwachsenenbildung EDV-mäßig gearbeitet, bin Microsoft Office Master Instructor gewesen oder bin es immer noch natürlich. Mhm. Ich hatte so ein Schicksalsjahr 2010, 35-jährige Ehe geschieden, Mutter gestorben, 2 Tage danach das letzte Mal meine Tochter gesehen. Warum? Ich weiß es nicht. Wie alt ist die Tochter? 29. 2 Tage, nachdem die Mutter gestorben war, also deine Frau gestorben war? Nein, meine Mutter ist gestorben. Ja, und deine Frau war... Und dann deine kam Frau... meine Ex und meine Tochter zu mir. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, weil ich an diesem Tag Mutterseelen allein war. Mhm. Sie ist im Altersheim gestorben und das ganz alleine alles zu bewältigen, das war nicht so ein ganz einfacher Tag. Mhm. Und dann sind die waren in den Bergen unterwegs. Ich habe sie nicht erreicht und dann sind sie zurückgekommen nach 2 Tagen und wir haben gesprochen und das war das letzte Mal. Die war auch nicht auf der Beerdigung. Die Tochter? Und meine Tochter ist im Haus groß geworden mit meiner Mutter zusammen. Aber das muss ja einen Grund haben. Die Tochter bleibt ja nicht einfach so Nein, weg. Ja, das muss einen Grund haben, aber ich kenne ihn nicht. Warum fragst du sie nicht? Ich glaube, ich habe ihr 1000 E-Mails geschrieben in den letzten 3 Jahren. Wie war das Verhältnis vorher? Gut. Aber das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht von heute auf morgen, zack, komplett weg sein, ohne eine Ursache. Also, meine Tochter, die hat ein 1-0-Abitur gemacht. Die hat erfolgreich Orientalistik studiert in Hamburg. Mhm. Arbeitet bei einer großen Bank im Orientprojekten in Frankfurt. Mhm. Aber ich habe nicht mal eine Adresse von ihr. 2010, das war gerade die Phase, wo sie nach ihrem Studium einen Job gesucht hat und dann ein paar Wochen später nach Frankfurt gezogen ist. Aber ich habe nicht mal eine Adresse bis heute von ihr. 2010 ist die Mutter gestorben, hast du gerade gesagt. Genau, Anfang August 2010. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ich war gerade ein bisschen verwirrt aufgrund unserer technischen Schwierigkeiten hier. Hast du dich auch 2010 von deiner Partnerin getrennt? Es war aber eine Trennungsphase, die über 8 Jahre lief. Und? Wir waren 35 Jahre zusammen. Achso, und endgültig war es dann aber auch ungefähr in der Zeit? Ja, ja. Ja. Und ich frage es nochmal, vorher das Verhältnis zu deiner Tochter war gut und normal? Ganz normal. Ja. Ich habe sie mehrere Mal in Hamburg besucht. Wir waren zusammen auf Konstantin-Wecker-Konzerten und sonst irgendwas. Hat die Tochter denn engen Kontakt zu deiner Ex-Frau? Einen sehr engen Kontakt. Ja. Das war eigentlich nicht so Mutter-Tochter, sondern das waren Freundinnen. Dann könnte man ja glatt die Vermutung haben, dass es da irgendwie herrührt, dass deine Ex in irgendeiner Form. Ich möchte ihr da auch nichts unterstellen, ehrlich gesagt. Also ein einsamer Mensch, das heißt, du bist beruflich erfolgreich. Du wirst wahrscheinlich gute Kohle verdienen, du sitzt gut im... Ja, gute Kohle ist vielleicht übertrieben. Na gut, aber du hast ein gutes Auskommen. Ich habe so Altlasten von meiner Firma immer noch zu tragen. Also ich kann jetzt keine großen Sprünge machen, aber... Na gut, aber du bist kein armer Mann. So. Ich habe alles verloren. Also ich, nach meinem Rentenbescheid, werde ich mal 600 Euro Rente kriegen. Ach so. Ja. Du hast alles verloren. Moment. Wieso hast du alles verloren? Ja, das Jahr 2010 ging ja weiter. Aufgrund der politischen Veränderungen, was berufliche Weiterbildung, die über die Arbeitsagenturen gefördert wurden. Wir waren halt so angesiedelt im höheren Bereich, Netzwerkadministration, Programmiertechnik und solche Geschichten, die wurden plötzlich nicht mehr gefördert, so ab 2005, 2006. Hast du dir Schulden gemacht? Ja, ich habe die Firma aufrechterhalten, viel zu lange letztlich. Das war deine Firma? Ja, das war meine Firma. Ah, gut, das hast du noch nicht gesagt. Dann ist mir das klar. 1995 gegründet, mit meiner Frau zusammen. Und so zu Spitzenzeiten hatten wir umsatzmäßig 1 Million. Mhm. Ja. Also das war jetzt nicht irgendwo, wo wir ab und zu mal 10 Leute da sitzen hatten oder so. Aber nichts zur Seite gelegt und... Doch. Aber das ist weg jetzt. Erstens mal haben die letzten 3 Jahre der Firma das alles ausgezehrt. Dann die Scheidung, ich musste dann mein Haus verkaufen, mein Elternhaus. Ja, verstehe. Da kommt dann eins zum anderen. Ja, gibt es im Oktober 2010, ich habe mich im November 2010 ins Ausland abgemeldet, ich hatte keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Bis heute nicht? Doch. Jetzt wieder ja. Ja, weil es war ein purer Zufall, ich sitze in Laos im Ende Januar 2011 und bekomme eine E-Mail von einem Firmenkunden, für die ich sehr viele Firmenseminare gemacht habe. Und der schreibt mir eine E-Mail und sagt, ja, wieso geht bei euch im Software-Trainingszentrum niemand ans Telefon? Wir möchten dich bitten, gib uns doch einen Ratschlag. Unser IT-Administrator aus privaten Gründen möchte uns verlassen. Das heißt, kennst du nicht jemanden? Das heißt, der hat dir einen Job angeboten und deshalb arbeitest du hier? Nein, nicht mir. Der hat mich gefragt, ob ich jemanden wüsste. Ja, ja, aber was ist daraus geworden? Lass uns das nicht so lange ausbreiten. Ja, genau. Dann habe ich ihm eine E-Mail zurückgeschrieben, ob er sich vorstellen könnte, dass ich den Job übernehme. Okay, also doch. Das heißt, du arbeitest dann bei diesem Mann. Seit März 2011. Okay. Gibt es keine Freunde, keinen Bekanntenkreis? Die Leute, die ich noch kenne, die sind auf der ganzen Welt verstreut. Von meiner Familie gibt es niemanden mehr. Ich war das einzige Kind. Die Familie meines Vaters, die sind alle in der DDR groß geworden. Die kenne ich alle nicht. Wie ist das denn in der Firma, in der du arbeitest? Es ergeben sich doch auch im Kollegenkreis unter Umständen Bekanntschaften oder gar Freundschaften. Also ich kenne die Firmenleitung, also den Geschäftsführer persönlich, weil der ist im selben Dorf groß geworden wie ich. Ja. Aber das ist eine sehr oberflächliche Geschichte. Das heißt, du sitzt immer in deiner Freizeit alleine, einsam zu Hause. Ganz genau. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich auf die Arbeit gehen kann. Aber in dem Moment, wo ich abends um 6:30 oder 7 nach Hause komme und die Tür zumache, dann ist... Verstehe. Was tust du dagegen? Gar nichts eigentlich. Es wird immer schlimmer. Ja, aber das ist vielleicht der Fehler, wenn man gar nichts tut. Die Leute schneiden dir nicht ins Haus. Ich weiß. Es ist immer schwer und ich glaube, je älter man ist, desto schwieriger ist es, neue Menschen kennenzulernen, Freunde zu finden, einen Kreis aufzubauen. Aber da muss man immer was für tun. Da muss man rausgehen unter Menschen. Da muss man sich irgendwie in Gruppen, in Vereinen und weiß ich wo, irgendwo muss man sich einbringen. Und dann ist das ein mühsamer Weg. Das kann eine ehrenamtliche Tätigkeit sein, das kann ein Sportverein sein, das kann, ich weiß nicht, es gibt ja 1000 Möglichkeiten, sich irgendwo zu engagieren. Das musst du machen. Sonst vereinsamst du immer mehr und immer mehr. Hast du nicht irgendein Hobby, was du vielleicht auch zusammen mit anderen Leuten ausführen könntest, ausüben könntest? Ich war in den 80, ich habe Biologie studiert in Erlangen, bin Diplom-Biologe. Das klingt jetzt komisch vielleicht für dich, weil ich ja heute in der EDV unterwegs bin. Ja, ja. Aber Lebensläufe ändern sich. Ich war so ein, ja, in Anführungszeichen, Stahlreiseleiter bei einer, Studienreiseleiterunternehmen in München. Mhm. War in den 80er Jahren in Tibet und in Ladakh und in Indien und in Nepal. Hol nicht so weit aus. Ich habe dich gefragt, ob du ein Hobby hast. Ich schreibe gerne. Gut, das ist natürlich auch ein sehr einsames Hobby, zu schreiben. Das ist richtig, ja. Ich genauso wie malen. Ich habe alle meine Bilder damals in meinem Haus mitverkauft. Ist alles sehr schön, aber du musst irgendwas machen, wo du mit anderen Menschen in Kontakt kommst. Als die Trennung von meiner Frau nach dieser langen Zeit anfing, 2003, mhm, war ich 2 Jahre in Psychotherapie. Mhm. Damals war ich so weit, dass ich nicht mal mehr einkaufen konnte. Mhm. Aber jetzt bist du da stabiler, diesbezüglich stabiler. Ja, absolut. Oh, aber das liegt an meinem, dass ich einen Beruf habe. Ja. Verstehe. Mhm. Also ich merke es ja, wenn ich eine Woche Urlaub habe, nach 2-3 Tagen, da verfalle ich in so alte Schemen. Das ist grausam. Also ich finde, das sind alles Warnsignale, Walter. Ja, ich kann dir das wirklich nur so sagen. Ich kann es dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Man muss etwas dafür tun. Und man muss sich etwas suchen, wo Menschen sind. Und es muss etwas sein, was dich auch interessiert. Und dann geht es allmählich voran. Allmählich aber nur. Eine Zeit lang habe ich ab und zu mal bei der Telefonseelsorge angerufen. Ja, aber da sitzt du auch wieder alleine. Ja, ich weiß. Und ich habe gedacht, es hilft mir, aber es hilft nicht. Mhm. Es hilft nicht. Ich kann dir jetzt natürlich nicht die ganze Palette hinlegen, was du eventuell machen könntest. Das weißt du sowieso am besten für dich, was dich am ehesten interessieren würde. Aber tu etwas. Denn wenn du nichts tust, wirst du immer mehr in der Einsamkeit versinken. Immer mehr. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin schon versunken. Ja, aber da kann man was gegen tun. Ja, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neuer Anfang. Also Ich werd mir mal eine Strategie zurechtlegen. Musst du machen, unbedingt. Und ich bedanke mich ganz toll für das Gespräch. Sehr gerne, Walter. Sehr gerne. Es war vielleicht ein komischer Beitrag in deiner Sendung, weil es vielleicht nicht dramatisch genug war. Na, hör mal, das ist schon sehr dramatisch, wenn jemand sagt, ich fühle mich wie der einsamste Mensch auf der Welt. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Es nimmt mich seit Jahren halt niemand mehr in den Arm, ja. Ja. Und das ist bitter. Das ist bitter. Tu was. Okay. In dem Sinne verabschieden wir uns. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Domian. Lieber Walter. Mach so weiter, wie du bist. Und herzlichen Dank für das Gespräch. Ja? Gerne. Dir auch alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, mein Lieben, solltet ihr gerade zufällig reingezappt sein und euch wundern, dass wir nicht unser Thema machen, was ich groß angekündigt habe seit ein paar Tagen. Das geht heute aus technischen Gründen nicht. Wir sind froh, dass wir überhaupt hier sein dürfen und senden können. Also machen wir eine freie und offene Themennacht und ihr könnt anrufen, wie immer, zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist David. David ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Nachtfalke. Was? Nachtfalke? Nachtfalke. Ja. Das war jetzt recht spontan. David. Aber gemeint. Ja, das weiß ich. David, du bist 30. Ja, also, weswegen rufst du an? Ich rufe eigentlich wegen dem ursprünglichen Thema an. Ich lebe in großer Gefahr. Können wir auch sehr gerne drüber reden, ja, wenn du möchtest. Gut, okay. Also ich bin Scientology-Aussteiger. Ah. Ja. Das ist ja spannend. Wie lange warst du dabei? Ich war 10 Jahre dabei. Das ist eine sehr lange Zeit. Du bist mit 20... Knapp 11. Wie lange bist du jetzt draußen? Also ich bin 31 Jahre alt und bin knapp 31, sprich im Januar diesen Jahres bin ich ausgestiegen. Ja, das heißt, du bist ganz jung dazugekommen. Ja, genau. Warum bist du und wie bist du in diese Sekte oder wie immer man das nennen mag, reingezogen worden? Ach, das war, in der Schule war ich eigentlich, also man sagt immer hochbegabt dazu. Mhm. Aber ich war, was auf der Basis von Empathie war ich wirklich unterentwickelt und konnte irgendwie keine sozialen Kontakte pflegen und allen drum und dran und habe immer ständig nach Veränderung gesucht. Mhm. Und eines Tages war ein Brief im Briefkasten und habe den aufgemacht und das war so ein Fragebogen und ich weiß nicht, ob der einigermaßen bekannt ist. Auf dem Bild vorne drauf ist Albert Einstein und dazu einige Fragen und die ich dann auch alle ausgefüllt habe und zurückgeschickt habe. Und prompt kam eine Antwort, doch, dass ich mal zu einem Treffen kommen sollte. War dir da schon klar, dass das die Scientologen sind? Ich habe es vermutet. Also das konnte man auf dem Schriftstück nicht wirklich erkennen? Auf dem Schriftstück kann man das überhaupt nicht erkennen. Mhm. Kein bisschen. So, dann haben die einen Köder gelegt, sozusagen. Dann mit so den richtig, Fragen. Genau. Und ich bin richtig drauf reingefallen. Du bist hingegangen. Kann ich mal im Nachhinein sagen, ja. Nun sagst du, du bist hochbegabt, das heißt, du bist ein gebildeter Mensch mit einem hohen Intelligenzquotienten. Umso unerklärlicher ist das für mich, dass jemand, der clever ist, sich von denen mit den Inhalten überzeugen lässt. Wie kam das? Das kann ich mir vorstellen, aber das muss ich sagen, also ich bin immer aufgeschlossen gegenüber allem und glaube auch immer nur die halben Sachen. Und dachte mir, probierst es doch einfach mal aus und bin wirklich zu diesem Treffen hingegangen und war vollends begeistert. Da waren ganz viele Menschen, die ähnlich dachten wie ich, die auch weiter vorankommen wollten wie ich und deswegen habe ich mich da auch dann weiter drin vertieft. Was ist im Nachhinein, du siehst es heute analytischer von der Ferne, mit was haben sie dich eigentlich gelockt und überzeugt? Mit der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit. Mhm. Dass ich auch stärker werde, dass ich emotional stärker werde und dass ich auch überzeugend auftreten kann. Ja. Wie man weiß, machen die das nicht umsonst, sondern man muss, wenn man Mitglied wird, schön Kohle hinblättern. Oh ja, das kann ich dir sagen. Wie viel Geld hast du in den 10 Jahren dort abgedrückt? Halte ich fest, 30.000 Euro. Das ist eine Stange Geld. Allerdings so. Kannst du uns erklären, was man im Laufe der Phasen dann mit dir gemacht hat oder was man mit den Leuten macht? Also, anfangs kommt natürlich das Auditing. Das ist das mit diesem tollen Gerät, das man in die Hände nehmen muss und dann werden einem Fragen gestellt und dann steigt da, dann wird dann so ein Pegel gemessen, an einem so ein Pegel gemessen, wie weit man da emotional darauf reagiert. Mhm. Und da, anhand dessen wird dann die Persönlichkeit dann weiter gefördert. Und danach kommt man eigentlich so mehr in diese Organisation hinein und am Anfang war ich wirklich dort, also umgangssprachlich der Tellerwäscher. Mhm. Ich habe die Veranstaltungsräume staub gesaugt, ich musste die Tische abwischen und musste Getränke bereitstellen, falls neue Tagungen da waren und allem drum und dran. Ich war sehr fleißig, ich war immer pünktlich und das wurde dort auch anerkannt und so bin ich immer weitergerutscht. Immer weiterrutschen heißt, man macht sehr viele Seminare. Und ich habe sehr viele Seminare mitgemacht. Ich war praktisch süchtig, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Kannst du so allgemein sagen, wie sie den Leuten das Gehirn waschen? Wie das Gehirn waschen, ja. Als allererstes kommt wirklich die Freundlichkeit, mit der sie dort einem begegnen. Und vor allen Dingen auch, dass, also bei mir hat das wirklich das Ganze, ja, also ich war dann auf einmal furchtbar erfolgreich. In meinem Beruf war ich erfolgreich. Ich war erfolgreich was im Freundeskreis. Ich war sozial auf einmal anerkannt und alle haben mich geachtet für meine Ratschläge, die ich so hatte. Und also ich war wirklich beliebt auf einmal und was vorher überhaupt nicht der Fall war. Wir merken schon, es ist immer schwierig, über Scientology zu sprechen, weil das ist nicht so einfach und so schlicht zu greifen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Da kann man ein paar Schlagworte sagen, man weiß genau, was da los ist. Was ist für dich das Gefährliche an dieser Ideologie? Erstmal, dass einem, dass das letzte Geld einem aus der Tasche geraubt wird, natürlich. Mhm. Und ja, und zweitens, dass man irgendwann völlig diesen Wahn, also man wird kalt auch irgendwann. Also man wird wirklich zum kalten Geschäftsmann. Und um was geht's? Geht es nur ums Geld? Man geht über Leichen. Also es geht, diese Organisation ist so orientiert, dass du auch irgendwann beruflich erfolgreich wirst und dass du mehr Geld verdienst, was damit, er wahrscheinlich nur zum Endziel hat, dass du denen mehr Geld geben kannst. Nun nennen die sich ja Kirche. Das heißt, man glaubt da auch in irgendwas. An was glaubt man? Oh, das sprengt jetzt den Rahmen. Das hat jetzt was mit dem Titan zu tun und ich glaube, da müssten wir noch eine halbe Stunde weitersprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Abstand immer von dieser Mythologie, die Scientology umgibt und die L. Ron Hubbard festgelegt hat, mich immer ein bisschen davon entfernt habe. Mir ging es wirklich immer nur darum, dass ich meine Persönlichkeit weiterentwickle und dass ich wirklich erfolgreich werde im Leben, so wie ich es immer vorhatte. Mhm. Gibt es einen Punkt, an den du dich erinnerst, als du stutzig wurdest und als die ersten kritischen Gedanken kamen? Ja, wie andere ausgenutzt wurden, die ich selber dort eingeschleust habe. Mhm. finanziell, die nicht so stark waren, die nicht so sehr stark waren wie ich, die da sich nicht so von distanzieren konnten und die sehr leichtgläubig waren, und daran habe ich das gemerkt. Also, und da kamen die ersten Gewissensbisse, um ehrlich zu sein. Mhm. Was war dann letztendlich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich gehe da raus? Du, das war von einem Tag zum nächsten. Ich kann das gar nicht weiter beschreiben. Das war wirklich, ich wurde immer mehr in diese Mythologie reingezogen, weil inzwischen war ich OT4, kurz vor OT5. Übrigens, diese Mythologie, Klammer auf mal eben, finde ich so albern und mir unbegreiflich, dass das Leute einfach so hinnehmen und glauben, Klammer zu. Das ist unglaubliche Science Fiction. Also inzwischen würde ich eher sagen, ich glaube eher an Star Wars oder Star Trek als an das, was dort einem gelehrt wird. Ja. Deswegen wundere ich mich so, dass hochkluge Menschen das so mitmachen. Aber erzähl mal weiter, wie es dann zu dem Bruch kam. Der Bruch kam ganz plötzlich. Das war wie ein Schalter, der bei mir umgelegt wurde. Eines Morgens stehe ich vor einem Spiegel, gucke mich an und frage mich, bin ich ein Verrückter? Dass ich wirklich an so einen Bockmist glaube. Das ist ja erstaunlich, dass das so schnell und einfach so von heute auf morgen passierte. Ohne einen Anstoß von außen. Ich kann dir das überhaupt nicht erklären. Also von außen kamen da überhaupt keine Einsprüche oder sowas. Also meine Eltern wussten das und haben dann aber gemerkt, dass ich irgendwie glücklich bin und haben dazu nichts weiter gesagt. Aber du hast doch bestimmt auch viele Artikel gelesen. Die ganze Presse war und ist ja immer wieder voll davon, die sich kritisch mit Scientology auseinandersetzen. Wie hast du denn solche Artikel aufgenommen? Vollkommen blind. Da war ich für blind und taub für sowas, weil ich ja vollkommen überzeugt war und begeistert war, was dort passierte mit mir. Verstehe. So geht es allen Menschen, die einer Ideologie absolut anhängen. Die sind immun gegen jegliche Kritik. Richtig, genau so war es bei mir. So, dann kam dieser besagte Tag, von dem du gerade gesprochen hast. Hast du dann sofort gehandelt auch? Ich habe sofort gehandelt. Ich bin wirklich diesen Morgen, ich hatte dann wieder einige Sitzungen sozusagen und bin dann gleich zu meinem, jetzt mal lapidar ausgedrückt, Oberguru gegangen und habe gesagt, so für mich ist an diesem Punkt jetzt Schluss. Lässt man bei Scientology Leute einfach so von heute auf morgen gehen? Nein. Das habe ich mir gedacht. Wie ging es denn weiter bei dir? Also ich wurde erstmal in ein Einzelzimmer gerufen. Das war ein sehr großes Zimmer und in der einen Ecke war ein Stuhl, da saß dann mein Vorgesetzter sozusagen und in der einen anderen Ecke des Raumes saß ich. Und dort wurde ich erstmal also wirklich durch die Mangel genommen, was mir einfallen würde und wie ich jetzt abspringen könnte, bevor ich, vor allen Dingen, weil ich so kurz davor stehe, so hoch aufzusteigen. Mhm. Und es würde nicht mehr lange dauern und ich wäre clear. Dieser letzte Zustand, sozusagen, den man dort bekommen hat, hier. Mhm. Und ich habe dann gesagt, und weil ich wirklich eingeschüchtert war, habe ich dann gesagt, dass das auch meinen finanziellen Rahmen sprengen würde, diese nächsten Seminare, um clear zu werden. Und dann wurde mir noch nahegelegt, dass ich doch meine Familie anpumpen könnte oder meine Freunde oder Bekannte etc. pp. Und da habe ich gesagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich habe mich dafür alleine entschieden und dafür werden nicht andere blechen müssen. Wie lange hat der Loslösungsprozess dann gedauert? Der dauert immer noch an. Wirst du von denen bedroht? Ja. Ja. Immens. Ja. Was machen die? Also anfangs war, also kurz darauf, ich muss dazu sagen, meine Facebook-Freunde haben sich sofort um die Hälfte reduziert, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Weil die meisten, die ich natürlich hatte, waren auch Mitglieder der Organisation, sprich ehemalige Kumpanen. Mhm. Damals hat es angefangen, dann hat es mit Handyanrufen angefangen. Zuerst wurde aufgelegt, dann wurde unheimliche Musik gespielt, in denen die Texte dementsprechend waren. Also wir wissen, wo du wohnst und wir wissen, wir werden dich bekommen. Psychoterror, dann wurde nachts bei einer Tür geklingelt. Also man könnte jetzt wirklich sagen, Kinderquatsch, Klingelstreiche, aber ich bin natürlich zur Tür gegangen, keiner war da. Hast du Angst, dass die dich auch täglich angreifen? Das hatte ich bisher noch nicht. Bis letzten Freitag hatte ich das noch nicht. Ist letzten Freitag etwas passiert? Letzten Freitag ist etwas Gravierendes passiert. Nämlich? Ich saß in meiner Lieblingsbar, ganz allein. Mhm. Und gegenüber von mir saß eine sehr attraktive junge Dame. Mhm. Und es hat nicht lange gedauert, dann saß sie irgendwann neben mir und wir hatten ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und irgendwann verfiel es auch in sehr, sehr heißer Flirterei, möchte ich dazu sagen. Und ich habe mir schon langsam ausgemalt, wie der Abend wohl enden könnte. Mhm. Und mittendrin sagte sie ganz plötzlich, warum bist du ausgestiegen? Ich hatte ihr nichts davon erzählt, dass ich ehemaliger Scientologe bin. Also gehörte sie dazu? Diese Frau wurde regelrecht auf mich angesetzt, Domian. Mhm. Gut, aber sie hat ja keine tätliche Gewalt angetan. Doch, also mir persönlich nicht, aber mir wurde nahegelegt, wir wissen ganz genau, wo du dich aufhältst, zu jeder Tages- und Nachtzeit, und wir werden uns was einfallen lassen, wenn du nicht zurückkommst. Wie lebst du mit dieser Bedrohung? Also momentan, also eher schwierig. Also jeden Abend, wenn ich hier sitze, trinke ich 1 bis 2 Flaschen Rotwein und beruhige mich mit Diazepam. Hm. Weil da kamen auch noch andere Sachen dazu. Mein Name, also ich wurde angeboten auf einem Sklavenmarkt online. Hm. Von denen? Eindeutig von denen. Von wen und sonst, dachte ich mir dann auch. Ich habe Freunde, die würden so etwas nie machen, und es war online so ein Sklavenhandel. Ich weiß nicht, ob dir sowas sagt, das ist in der SM-Szene ganz bekannt. Ein Sklavenhandel, das heißt? Ein Sklavenhandel, und dann kann man da praktisch für einiges an Geld kann man diesen Sklaven kaufen und mit denen den übelsten Sachen anrichten, die man überhaupt dort angeboten bekommt. Und ich habe dementsprechend auch sehr, sehr eindeutige E-Mails bekommen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen. Nee, ich verstehe. Ja. David, dein Fall sprengt wirklich den zeitlichen Rahmen meiner Gesprächsmöglichkeiten hier in der Sendung. Das dachte ich mir. Wir haben ja gerade schon gemerkt, da waren so viele Details, die wir eigentlich hätten noch weiterführen müssen. Deshalb schlage ich jetzt vor, dass wir das hier beenden, und wir werden dich vom Hintergrund aus nochmal anrufen, und vielleicht, ich glaube, dass wir da doch die eine oder andere Idee noch für dich haben, wie wir dir eventuell helfen können. Auf jeden Fall, danke für dein Vertrauen. Okay. Und von Herzen wünsche ich dir, dass du aus den Fängen von dieser Sekte rauskommst, und was wir dazu können, was wir tun können, das tun wir jetzt. Alles klar. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich, David. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht, Domian. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, David. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt muss ich mal was ganz Privates sagen. Ihr verzeiht es mir bitte. Jetzt seit knapp 2 Stunden, 1,5 Stunden hat meine alte Mama Geburtstag. Sie ist 82 Jahre alt geworden. Und ich möchte ihr so sehr von Herzen hier gratulieren und ihr alles Gute wünschen, von Herzen, dass sie noch viele, viele, viele Jahre ein gutes Leben haben wird und wir beide noch viele schöne Sachen zusammen werden machen können. Also, liebe Mama, viel Glück und alles Gute. So, hier ist die Christine, 47. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christine. So, jetzt reden wir beide. Um was geht's denn? Ich hatte vor einiger Zeit deine Sendung gesehen, und da ging es um das Thema die Nacht, die mein Leben veränderte. Ja, ja. Und am 29. beziehungsweise in der Nacht vom 29. zum 30. August 1995 hat die Nacht mein Leben komplett verändert bis zum heutigen Tag. Und zwar hat mein Mann sich da vom Zug geworfen. Und immer wenn dann halt irgendwie so ein Thema kommt, dann... Das glaube ich, dass dann die Erinnerungen kommen. Genau. Mhm. Da war dein Mann sehr jung noch. Der war 32. 32. Mhm, genau. Warum hat er das getan? Ja, warum hat er das getan? Mein Mann war Quartalstrinker, hat man damals so schön gesagt. Der hat also alle 3-4 Monate sich betrunken, also stockbetrunken war er dann. War dann auch aggressiv, wusste gar nicht mehr, was er gemacht hat. Und das Schlimmste war, wenn er dann so betrunken war, hat er sich regelmäßig, um aufzufallen, ins Auto gesetzt oder aufs Motorrad gesetzt und ist dann wirklich so verrückt durch die Gegend gefahren, dass er auffallen wollte. Und ist das große Risiko eingegangen, dass er einen schweren Unfall... Genau, genau. Ja. Ja, aber das beantwortet ja noch nicht die Frage, warum er das gemacht hat. Also er hat einen Abschiedsbrief damals geschrieben, weil er hat mir sehr viel Leid angetan, auch in der Zeit. Wir waren 8 Jahre verheiratet. Habt ihr Kinder auch? 3. Mh. 3 Kinder. Mh, genau. Er hat dir viel Leid angetan. Mh, und da hat er in dem Abschiedsbrief reingeschrieben, dass er das für uns machen würde, weil wir ein Leben verdient hätten, was schöner wäre ohne ihn. Das heißt, er hat, war einsichtig. Im Tod war er einsichtig. Also die Leute, die ihn kannten, seine Eltern und seine Schwester haben gesagt, das wäre wohl so eine im Suff so eine Kurzschlussreaktion gewesen, denke ich aber auch. Weil wenn er nicht getrunken hatte, war er ganz, ganz, ganz liebevoller Mensch. Aber so ein Kurzschluss kann es ja nicht gewesen sein, wenn er das vorher aufgeschrieben hat. Oder hat er im Suff das aufgeschrieben? Mhm, im Suff, ach so, genau. Ach so, ach so. Mhm, genau. Der hatte seine Sachen am Rand gelegt von den Schienen und da war dann wohl, hat er dann wohl den Brief mit dazwischen gelegt. Er war sofort tot? Mhm, genau. Musstest du ihn identifizieren? Nee, musste ich zum Glück nicht, nee. Mhm. War überhaupt von ihm noch was übrig? Weiß ich nicht. Habe ich nie nachgefragt. Hm. In dieser Nacht hat man dir die Nachricht dann auch überbracht? Mhm, genau, es hat dann geklingelt so gegen eins und dann stand die Polizei dann da. Das ist so unvorstellbar für jemanden, der so etwas noch nie erlebt hat. Mhm. Was geht denn da in einem vor, wenn die Polizei nachts klingelt und so eine Horror. Nachricht sagt? Mhm, Horror, bis heute. Fällt man dann in Ohnmacht oder schreit man oder was? Ich habe geschrien. Ich war also monatelang, ich bin dann auch schwer krank geworden danach. Ich war monatelang wie in so einem Albtraum, mhm. wo ich gedacht habe, jetzt muss ich gleich wach werden, jetzt ist gleich alles vorbei. Da waren die Kinder ja auch noch ganz klein. Mhm, die waren klein, 2, 6 und 8. Mhm. Wie hast du denn dem 6-jährigen und 8-jährigen Kind das erklärt? Das habe ich eben schon deinem Kollegen erzählt. Ich habe dann gelogen, mein Mann ist Motorrad gefahren und ich habe dann bis vor 2 Jahren habe ich meinen Kindern erzählt, der Papa ist mit dem Motorrad verunglückt, hm. weil ich mich einfach nicht getraut habe, die zu sagen, so und so war das. Als du es ihnen vor 2 Jahren erzählt hast, die Kinder sind jetzt erwachsen, hm. was haben die gesagt? Das war ganz schrecklich, war wieder alles wie am Anfang. Bitte, war? Das war alles wieder wie am Anfang, kam alles wieder hoch. Meine Kinder haben geweint, mein Sohn hat geweint, ich habe meinen Sohn vorher noch nie weinen gesehen. Meine Tochter hat geschrien. Haben sie dir Vorwürfe gemacht? Nee, meinem Mann machen die Vorwürfe bis Achso, heute. Also nicht mhm. dir Vorwürfe gemacht, dass du nichts gesagt hast? Mhm, gar nicht, nee. Mhm. Mhm. Wie, in welcher Erinnerung hast du die Beerdigung damals? Ich habe geschrien, ich war wie von Sinnen. Mhm. Und das Komische ist, also weil ich habe dann auch nie psychologische Hilfe in Anspruch genommen, habe immer alles verdrängt. Mhm. Und mein Vater ist vor einem Jahr verstorben. Oder auch so, wenn ich zu einer Beerdigung gehe, dann ist das immer so, als wenn man wie so ein Schächtelchen aufmacht. Mhm. Und dann weine ich bitterlich, ob ich die Leute jetzt gut gekannt habe oder die Person gut gekannt habe, die verstorben ist oder auch nicht. Mhm. Und dann ist das alles wieder, also... Präsent. Genau. Bist du in all den Jahren oft zum Friedhof gegangen? Ich bin die ersten 2 Jahre jeden Tag, manchmal 2-mal täglich. Du hast gesagt, er hat dir viel Leid angetan. Was, vielleicht ein paar Beispiele, was er gemacht hat? Also wenn er getrunken hatte, dann erstmal, wie gesagt, hat er sich ja dann auf dem Motorrad gesetzt oder ins Auto gesetzt, dann habe ich die ganze Nacht am Fenster gestanden oder bin mit dem Schlafanzug durch die Gegend gelaufen, habe ihn gesucht. Und wenn er dann irgendwann, ich habe dann Angst gehabt, ja, wie in welcher Verfassung kommt er jetzt nach Hause, kommt er überhaupt nach Hause? Wenn er dann nach Hause kam, irgendwann dann in der Nacht, hat er dann, obwohl die Kinder schliefen, die Musik aufgedreht, voll, war gewalttätig, laut, aggressiv. Das heißt, er hat dich auch geschlagen? Geschlagen und wollte mich durch die ganze Wohnung gezerrt, wollte mich vom Balkon schmeißen. Wenn man so schlimme Sachen mit einem Menschen erlebt hat, mindert das nicht die Trauer? Also, als die Polizei in der Nacht bei mir dann vor der Tür stand oder bei mir in der Wohnung war, war ich zuerst erleichtert, weil ich gedacht habe, ja, die Nacht ist jetzt gerettet sozusagen. Mhm. Also du brauchst jetzt nichts Schlimmes in der Nacht zu ertragen, weil ich ja wusste jetzt, wenn er irgendwann jetzt gleich nach Hause kommt, dann fängt es wieder an. Mhm. Ja, aber das hat ja nicht lange angehalten. Am nächsten Tag habe ich ja dann gedacht, nee, jetzt wäre er ja wieder nüchtern, jetzt wäre ja wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann war ich erst traurig. Mhm. In der Nacht war ich erst erleichtert. Letztendlich, welches große Lebensproblem ihn umgetrieben hat, weißt du nicht? Also ich habe mir dann am Anfang habe ich mir ja Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht war ich schuld. Und dann haben aber meine Schwiegereltern und meine Schwägerin mir erzählt, dass er wohl mit 16 Jahren schon mal versucht hat, sich auch vom Zug. Und dann ist er aber aufgehalten worden. Mhm. Aber da muss ja irgendwas mit ihm los gewesen sein, dass er als junger Mann schon diesen Zug gehabt hat. Ja. Das weißt du nicht, was da war? Nee, weiß ich nicht. Ist er vor dem Zug vorgelaufen oder hat er sich hingelegt? Nee, ich glaube, der hat sich hingelegt. Mhm. Es sind viele, viele Jahre vergangen. In diesen Jahren konntest du oder kannst du ihm heute vergeben? Also ich war nie so richtig böse. Irgendwie hat er mir immer leid getan. Mhm. Weil wenn er nicht getrunken hat, war er ein ganz, ganz liebevoller Mensch. Mhm. Auch ein ganz liebevoller Vater, hat alles für uns gemacht, war immer fleißig, hat immer gut für die Familie gesorgt. Der ging ja immer arbeiten bis zum letzten Tag. Gibt es nicht so Momente oder gab es nicht so Momente, wo du dachtest, Mensch, wieso hat der sich nicht professionelle Hilfe gesucht, anstatt uns allein zu lassen? Ich habe jetzt die Tage mit meiner ältesten Tochter nochmal darüber gesprochen und da habe ich ihr auch gesagt, damals war das so ein Thema, das war so stigmatisiert. Also man hat über Depressionen wurde nicht gesprochen. Das stimmt, das war noch tabu. Genau. Mhm. Und die Tage habe ich noch zu meiner Tochter gesagt, ich habe vielleicht auch damals den Fehler gemacht, aber wie gesagt, damals hat man nicht darüber gesprochen und hätte vielleicht sagen müssen, such doch mal einen Psychologen auf, mach mal irgendwas. Mhm. Aber wie gesagt, damals hat man, ich habe mich damals geschämt. Ja, und als Mann hat man sich noch mehr geschämt. Genau. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Hast du inzwischen eine neue Partnerschaft? Ja, habe ich, genau, seit 16 Jahren jetzt. Schon seit 16 Jahren? Ja. Hat dir diese neue Liebe geholfen, über das Unglück hinwegzukommen? Ja, schon, ja. Oder ist der Tote irgendwie immer bei euch? Er ist auch dabei, immer. Mhm. Wie geht dein neuer Partner, dein Freund, dein Mann damit um? Also mein Glück ist, dass mein Partner der beste Freund von meinem Mann war. Ach so. Und er kennt die ganze Geschichte. Also er kennt meinen Mann ja noch viel länger als ich. Das heißt, ihr könnt auch dann gemeinsam zum Friedhof gehen? Genau. Mhm. Der kann das gut einschätzen und weiß alles. Mhm. Ja. Richtig. Ja, Christine, das wird wahrscheinlich dein ganzes Leben so sein, dass du diese Nacht nie vergessen wirst. Nee, werde ich auch nicht. So gravierend und so elementar, so existenziell, was da passiert ist. Jetzt musst du deine Kinder beruhigen, ne? Mhm. Ist es denn jetzt, du hast es ja vor 2 Jahren, hast du gesagt, haben sie das ein bisschen sich jetzt damit abgefunden, dass es so ist, wie es war, oder dass es so war, wie es war? Also mein Sohn ist ein ganz stiller und er spricht gar nicht über seinen Papa, gar nicht. Mhm. Also da habe ich mir auch schon viele Sorgen gemacht, weil er überhaupt nicht darüber spricht. Mhm. Und ja, mit meiner ältesten Tochter kann ich gut darüber sprechen. Mhm. Und das Problem ist, das habe ich eben schon deinem Kollegen erzählt, als wir damals mit der Psychologin vor 2 Jahren gesprochen haben, hat meine mittlere Tochter Beruflichkeit frei bekommen. Und ich wollte ihr jetzt auch nicht sagen, warum sie sich unbedingt frei nehmen sollte. Mhm. Und habe ich gesagt, ja gut, dann kann sie halt nicht mitgehen, dann muss ich ihr das dann später selber sagen. Und das habe ich aber bis heute nicht geschafft. Also meine mittlere Tochter ist immer noch ahnungslos. Ach, du hast das damals im Beisein eines Psychologen gesagt? Mm, genau. Das ist natürlich sehr schlau, das so zu machen. Ja, die hatte, also ich hätte das damals auch nicht gesagt, wenn sie nicht zu mir gesagt hätte, ich müsste das jetzt machen. Mhm. Warum machst du, also ich finde, das solltest du unbedingt mit dem verbleibenden Kind auch machen. Mit der Tochter. Ich weiß. Unbedingt. Aber ich habe irgendwie Angst. Ja, aber ich finde, das musst du jetzt auch, diesen Schritt musst du noch machen. Mm. Dann ist es ja alles offengelegt. Ja, ich weiß das, aber ich habe irgendwie Angst. Ich hätte das damals vor 2 Jahren auch nicht gesagt, wenn die Psychologin nicht dabei gewesen wäre und nicht gesagt hätte, so sie müssen das jetzt so machen. Wir rufen dich jetzt nochmal an, Christine. Mhm. Dann kann dir mein Psychologe auch noch seine Meinung dazu sagen. Ja, okay. Ich finde, das sollte dann doch bald passieren. Und wenn es dir besser geht und besser für dich ist, natürlich auch wieder in Anwesenheit eines Psychologen. Warum nicht? Mhm, okay. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss, ebenso, Christine. Danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Chris hat angerufen und Chris ist 37. Guten Morgen, Chris. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Chris. Hallo. Um was geht's? Ja, ich habe angerufen und zwar, ich habe aufgrund eines Selbstmordversuches, war ich jetzt circa 8 Wochen im Krankenhaus und hat sich im Nachhinein jetzt herausgestellt, dass ich sowas wie eine Teilamnesie habe. Das heißt, dass ich teilweise Leute nicht mehr erkenne von früher und habe es auch den Kollegen schon erzählt, Sachen in der Wohnung umstellen, die Spülmaschine mit allen möglichen Sachen einräumen und ja, meine Ex kommt einmal am Tag oder jeden zweiten Tag und zeigt mir das dann alles und ja, das macht mir jetzt zu schaffen, insbesondere auch das mit der Spülmaschine, das ist für mich jetzt eigentlich noch nicht mal so das Problem, aber das Problem ist, dass ich einfach Leute nicht mehr erkenne. Aber deine Freundin hast du erkannt? Die habe ich erkannt, ja. Ich habe auch meine Mutter erkannt und ich habe auch, also ich weiß auch das meiste jetzt so von meiner Jugend, von meiner Kindheit. Ja. Aber was jetzt so... Weißt du denn, warum du versucht hast, dir das Leben zu nehmen? Ja, das war, ich habe meine, also jetzige Ex hat damals Schluss gemacht. Im August war das, ich glaube 1. August rum und dann habe ich das irgendwie nicht ganz verkraftet. Und habe dann plötzlich zu trinken begonnen, obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht mache. Ich trinke keinen Alkohol. Habe das dann gestartet, habe dann mit Kiffen begonnen. Also letztendlich aus Liebeskummer? Ja, genau. Aber du hast jetzt wieder eine neue Partnerin? Nein, die sich kümmert, ist meine Ex. Achso, die Ex ist jetzt... Ah, verstehe. Genau, ja. Bin ich sehr dankbar, weil ich hätte sonst niemanden. Wie hast du denn versucht, dich zu töten? Ich habe mich erhängt, zusätzlich noch eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Oh, Mann, krass. Ja. Wo hast du dich zu erhängen versucht? Zu Hause. Wie zu Hause? Wie macht man das zu Hause? Ich habe einen Haken, ich habe das alles ganz akribisch gemacht. Ich habe wirklich einen Haken an die Decke hochgeschraubt und habe mir ein Seil besorgt. Wollte es schon hundertprozentig haben. Da hätte ich schon Angst, dass der Haken aus der Decke reißt. Nee, das war weniger die Sorge, sondern das Problem war dann eigentlich, dass ich nicht, normalerweise wird ja das Genick gebrochen, wenn man, wenn das funktioniert hätte. Mhm. Aber so war bei mir wahrscheinlich die Höhe nicht genug, wie auch immer. Und ich habe mich dann quasi stranguliert. Und du hingst dann an der Decke und hattest eine Plastiktüte über dem Kopf? Ja, genau. Ganz genau so. Und du hingst stranguliert quasi da und hast gemerkt, wie dir die Luft wegblieb. Ich habe das gemerkt, genau. Ich wollte mich dann auch noch dann befreien, aber das ging halt dann nicht mehr. Wer hat dich denn dann befreit? Ja, meine Ex. Ach so, die kam zufällig oder wie? Das war ein Zufall, ja. Das war ein Zufall. Wirklich ein Zufall oder wusstest du, dass sie dann bald kommen würde? Nee, das war ein Zufall. Also ich wollte ja auch definitiv weg. Und darum war auch der Aufenthalt in der Psychiatrie natürlich dementsprechend lange. Weil es waren 8 Wochen, glaube ich, ja. Doch, 8 Wochen. Bist du denn, 8 Wochen hast du gerade gesagt, dass du... Ja. Bist du denn körperlich wieder fit? Ja, körperlich geht's mir gut. Aber seelisch, psychisch nicht aber so? Aber seelisch, geht's mir überhaupt immer noch nicht gut. Wie denkst du denn... Das ist das Problem. Bitte? Wie denkst du denn darüber jetzt, dass du das gemacht hast? Ja, ich habe zur Kollegin schon gesagt, wenn ich ehrlich bin, wäre ich froh gewesen, wenn es funktioniert hätte. Und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich jetzt mich eigentlich hier in der Wohnung so alleine fühle und so einsam. Ich bin eigentlich ein Mensch gewesen, ich bin in ein Fitnessstudio gegangen, alles Mögliche. Das hat mir auch mein Ex alles gesagt. Er hat gesagt, geh wieder raus und so. Mach das ruhig. Aber ich kann eben nicht. Ich bin so blockiert. Und jetzt mit dieser Angst, das ist ja auch peinlicher, wenn man da zum Beispiel jetzt hochgeht und dann kommen die Leute auf die zu und sagen, ja, hallo Chris und so, schön, dass du wieder da bist. Ja. Und ich kenne ihn einfach nicht. Ja. Ja. Du kannst das gar nicht so richtig lokalisieren, was du alles vergessen hast. Nee, überhaupt nicht. Nee, weil an vieles erinnere ich mich, aber manches eben überhaupt nicht. So dein gesamter Lebenslauf, ist dieser dir klar? Nee, komplett nicht mehr. Das Schöne ist, dass das in der Klinik ja gar nicht so aufgefallen ist und mir eigentlich irgendwie auch nicht. Am stärksten fällt sie jetzt eigentlich erst zu Hause auf und eigentlich hat mich auch meine Ex darauf aufmerksam gemacht. Die kam dann eben und sagte plötzlich zu mir, was ist denn hier in der Wohnung los und wie sieht es denn hier aus, was hat denn hier fabriziert? Ja, und dann war dann irgendwie dann schon so, dass ich mir gedacht habe, wo sie mir das gezeigt hat, habe ich sie auch bemerkt. Dann habe ich gesagt, ja, irgendwie ist schon komisch, ja, aber dann habe ich dann so hingedreht, habe ich gesagt, ich war das nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, das musst ja du gewesen sein, weil es ist ja sonst niemand da. Und so wurde es klar. Dann wurde es mir klar. Hast du darüber auch mit einem Arzt, mit einem Psychiater gesprochen? Nein. Das solltest du tun. Ja, ich hab mich bis jetzt einfach zurückgehalten, weil ich dachte, Mensch, wenn ich das erzähle, die erklären mich ja dann völlig für verrückt. Nein, das ist ja wahrscheinlich eine, wieder, ja. wahrscheinlich ist das ja eine völlig normal, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich eine erklärbare Folgeerscheinung des Strangulierens. Ja. Und erfahrene Psychiater werden wissen, was man dagegen tun kann. Die können dir vielleicht auch Hoffnung machen, dass sich das wiederfindet nach ein paar Monaten. Das ist ja alles noch sehr frisch bei dir. Ja, das hoffe ich. Und wenn man dir das alles so erklärt und wir hoffen mal, dass sich das wiederfindet, das entspannt dich ja schon, wenn dir das ein Fachmann erklärt und sagt. Ja. Ja, ich habe jetzt natürlich auch die Panik, weil ich natürlich auch jetzt küsse und so. Ja, dann da hat meine Ex natürlich jetzt auch schon zu Recht natürlich geschimpft, weil sie gesagt hat, wo soll das jetzt noch hinführen? Jetzt fängst du zum Kiffen an, aber das ist so das Einzige, was mich dann, was soll ich sagen? Ich bin stark depressiv. Entspannt dich das oder bringt dich das ein bisschen in bessere Stimmung? Ja, das beruhigt mich so. Ich bin dann teilweise so unruhig und kann nicht schlafen und schlage mir die Nächte dann um die Ohren und wenn ich einen rauche, dann. Man kann es ja in, ich will dir da jetzt nicht zusprechen, weiß Gott nicht, das steht mir gar nicht zu, aber man kann das ja sogar im Sinne einer Medikamentierung anwenden. Das machen ja auch Menschen. Da muss man nur vorsichtig sein, dass man die Dosis jetzt nicht. Ja, aber das würde ich alles mit einem Fachmann besprechen, damit du auf der sicheren Seite bist. Gestatte mir noch eine Frage zu deiner Ex. Ja. Die Ex ist ja nun weiterhin deine Ex, wie ich gerade gelernt habe. Ja, so ist es, ja. Das heißt, es kann sein, dass die sich vielleicht auch irgendwann wieder neu verliebt. Hat sie schon. Das ist ja die Schlimme. Ja. Wie ist das für dich, mit der Ex zusammen zu sein und die hat einen anderen Mann? Oh, das ist ein Höllenritt. Domian, das ist ein Höllenritt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich muss es akzeptieren, ja, aber tut mir dann natürlich schwer. Und sie kommt zu dir und kümmert sich um dich aus Nettigkeit. Ja, weil sie sagt, sie schätzt mich sehr und immer als Freund jetzt und so und trotzdem, das ist für mich wie ein Knüppel jedes Mal. Weil sie noch sehr, sehr frisch ist und wir waren immerhin 6 Jahre zusammen. Was hast du beruflich vorher gemacht? Ich war, möchte es kaum glauben, Bestatter. Du warst Bestatter? Ja. Das ist ja. Ja, das ist im Moment überhaupt nicht möglich. Ich bin auch krankgeschrieben und es geht überhaupt nicht. Wie soll es jetzt weitergehen? Das klingt ja alles schwierig, um nicht zu sagen dramatisch. Ja, das Problem ist, dass ich selber eigentlich gar nicht weiß, wo das noch hinführt. Also natürlich brauche ich einen Psychotherapeuten, das ist auch klar. Unbedingt, finde ich auch, Und zwar schnell. Da habe ich mir auch ein paar Nummern schon rausgesucht, auch von der Klinik habe ich welche mitbekommen, aber es sind Wartezeiten natürlich zum Einplanen. Jetzt hänge ich natürlich in der Luft. Und bei euch habe ich jetzt auch nachgefragt, habe ich eine Nummer bekommen von Selbsthilfegruppen, weil ich muss was tun, ja. Aber ich glaube, vorher hast du den Walter am Telefon gehabt, ganz am Anfang. Ja. Und ich kann ihn völlig verstehen. Also mir geht es eigentlich genauso wie ihm. Also ich halte es wirklich für dringend, dass du wegen der Vergesslichkeit mit einem Arzt redest. Das solltest du unbedingt tun. Ja. Dann werden wir dich jetzt nochmal anrufen. Vielleicht haben wir noch eine Idee für dich. Das könnte sein, dass wir dich noch ein bisschen lotsen können. Ja. Und dann sollte natürlich das Ziel sein, Chris, dass du auch wieder eine Lebensfreude entwickelst. Ja, du bist ja im Moment ein großer Baustein, großes Baustein werden. Ja, dass du wieder Spaß am Leben. Warst du früher eher ein Typ, der auch Spaß am Leben hatte? Ja, doch. Ich war zwar mehr ein Einzelgänger immer schon. Das zeigt sich ja jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt alleine bin. Aber ich war nicht schon, also ich habe Spaß gehabt, ja. Also könnte ich jetzt nicht behaupten, soweit ich jetzt weiß, dass eigentlich ein lebensfroher Mensch war. Weißt du, wenn man eine Liebe verliert, die man gerne halten würde, ist das natürlich eine Lebenskatastrophe. Das ist es ist so, als würde jemand sterben. So schlimm ist genau. Insofern kann ich dich sehr gut verstehen. Und ich glaube, dass wir alle das ja schon mal mitgemacht haben oder mehrfach schon mitgemacht haben. Und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass man dann an einem Punkt ist, von dem man meint, es geht nicht weiter. Man kann nicht mehr atmen. Ja. Es geht einfach nicht genau. weiter. So ist es. Ja, aber ich ziehe die Vorhänge zu, mache die Jalousien runter, also mich, da kann es noch so schön sein draußen, das interessiert mich schon gar nicht mehr. Und das alles, obwohl ich ja schon so lange jetzt weg war, ich war jetzt wirklich lange in der Psychiatrie und es waren Therapien und, aber die haben dann auch irgendwann gesagt, Weißt du, welches, Chris, meine persönlich, ich kann dir nur meine persönliche Erfahrung schildern, ist, dass diese Zeit der Finsternis definitiv endlich ist. Die geht vorbei. Ja. Und wenn man sich ganz mühsam wieder versucht, ins Leben zurückzubringen, ist das ein großes Glück und man ist dann auch sehr dankbar, dass man lebt und kann sich dann vielleicht auch wieder an Dingen erfreuen, die dir jetzt noch sehr finster erscheinen. Ja, ich versuche das zu tun. Es ist was sehr Wertvolles, das du besitzt. Du besitzt dein Leben und du solltest noch nicht sterben. Ja, also, das haben die mir auch gesagt, ja. Ja, das, also ist, das ist eine zweite Geburt, die du hinter dir hast. Wertschätze es. Ich respektiere deine Not und deine Traurigkeit, aber versuche nach vorne zu schauen und versuche das Schöne zu sehen und dich dann auch von dieser Liebe zu verabschieden. Irgendwo am Horizont wird was Neues erscheinen, auch wenn dir das jetzt noch fremd erscheint, aber ich glaube das. Ja, ich hoffe, kann ich mir nur einfach, wie du schon so sagst, ja, im Moment gar nicht vorstellen. Ja. Mhm, das glaube ich, ja. So, lieber Chris, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Und ich wünsche dir alles Gute und drücke die Daumen wirklich von Herzen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Hier ist Dennis. Dennis ist 18. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Dennis. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe 6 Monate lang bei einer Imbisskette die Sandwiches, also so bekannt, vor den Kunden zubereitet, gearbeitet. Mhm. Und am Anfang hat es wirklich Spaß gemacht, die Ausbildung, aber dann ist mir aufgefallen, was für hygienische Mängel dort herrschen. Mhm. Und zwar, da kann ich erstmal das schlimmste Beispiel, was ich mitbekommen habe, nennen. Und zwar, mir ist durch mein Tollpatschen ein Topfsalat runtergefallen, den wir gerade zubereitet haben. Mhm. Und ich war gerade dabei, es aufzusammeln und wegzuschmeißen. Und was hat mein Chef gesagt? Er hat gesagt, nein, tu das wieder in den Behälter zurück. Nein, ehrlich? Ja, und tu es dann den Kunden, also tu es dann vorne in die Theke rein. Und ich dachte mir, okay, das kann ich eigentlich nicht bringen. Aber in dem Moment, ich war ganz am Anfang und war halt noch, ja, wie soll man sagen, noch in der Probezeit, hätte jederzeit gekündigt werden können. Sagst du mir noch ein Beispiel? Und dann... Wie bitte? Sagst du mir noch ein Beispiel? Ja, zum Beispiel hatten wir Ratten und es war auch viel Rattenkot überall und so. Das wurde nicht weggemacht, bis es dann irgendwann mal wirklich penetrant war und ich dann einfach das selber weggeputzt habe, so, weil das hat einfach keinen interessiert, weder die Chefs und so weiter. Und es wurde immer, die wussten immer Bescheid, wann das Gesundheitsamt kommt, keine Ahnung woher. Mhm. Und dann wurde natürlich immer schön sauber gemacht und so weiter. Mhm. Also Ratten, der Salat ist hingefallen. Gibt's noch was? Der Salat ist auf den Boden gefallen. Dann zum Beispiel, wenn wir keine Handschuhe hatten, keiner hat sich die Hände gewaschen, lange Fingernägel, dann wurde ins Fleisch gegriffen. Und wenn man weiß ja, wenn man ins Fleisch greift, wegen Salmonellen und alles. Mhm. Oder es stand auch mal Fleisch 3 Tage draußen, das hat keiner gemerkt. Mhm. Der Chef hat es einfach in die Theke getan. Und dann musste ich für einen Kunden genau dieses Fleisch auf ein Sandwich machen. Und da haben sich schon Flocken drauf gebildet und so weiter. Ja, ich weiß, warum ich in diesen Läden nichts esse. Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube, du bist auch bedient, oder? Ja, also ich gehe nie wieder in einer derartigen, also allgemein Imbissbude nicht mehr seitdem. Hast du das irgendwo gemeldet eigentlich? Ja, danach habe ich es beim Gesundheitsamt gemeldet. Mhm. Und ich habe auch eine Rückmeldung bekommen, weil ich nachgehakt habe, weil das wirklich richtig eklig war. Das ist sehr gut, das finde ich sehr mutig von dir. Ja. Und dann haben sie halt zu mir gesagt, ja, es wurde nichts gefunden. Ja. Es war alles super. Ich weiß nicht, woher die das wussten, dass jedes Mal, weil mir wurde schon angekündigt, heute den Laden richtig sauber machen, weil heute Dennis, kommt einer. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du noch da warst. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Ja, okay. In der Technik, Nami Schrag.